Neunter Abschnitt. Schlusswort. Und nun zum Schlusse ein ernstes Wort an euch, ihr deutschblütigen, ernsten Bibelforscher. Ich weiß, dass unter euch sehr wackere, sittlich und religiös hochstehende Menschen zu finden sind. Ich kenne selbst verschiedene und habe sie wegen ihrer ernsten Lebensführung schätzen gelernt. Wollte Gott, dass in der ganzen deutschen Bevölkerung so viel sittliche Tüchtigkeit zu finden wäre als in ihnen. Sie haben sich aus dem ehrwürdigen, viel missbrauchten und viel gefälschten heiligen Buche gar viel geholt, was verelendend auf ihre Lebensführung einwirkt. Das schwere Blut der ernsten Deutschen wallt in ihnen. In dem Blute aber liegt das Wesen. Und deutsch ist es, einer Sache auf den Grund zu gehen und sie zu klären. Darum dürft ihr ernsten Bibelforscher die nachstehenden Fragen nicht aus dem Wege gehen, wenn ihr es wirklich ernst meint mit dem ernsten Forschen in und über die Bibel und mit eurem Vaterland. Seid ihr dessen gewiss, dass alles genau so ist, wie der Jude Russell es euch vormacht? Seid ihr dessen gewiss, dass die Bibel auch wirklich Wort für Wort so zu nehmen ist, wie sie lautet? Wisst ihr gewiss, dass sie niemals gefälscht oder falsch übersetzt wurde? Wisst ihr nicht, dass schon 144 nach Christi auf der ersten Kirchensynode in Rom nachgewiesen wurde, dass sofort nach dem Tode Christi eine großartige Verschwörung wieder die Wahrheit einsetzte und Christi Lehre gefälscht wurde, damit sie ja als Erfüllung und Vollendung des jüdischen Gesetzes erschiene, dass das Alte Testament mit Christus nichts zu tun habe und die neutestamentlichen Schriften von Juden für die Zwecke des Judentums gefälscht seien und somit das Christentum als ein judaistisches bezeichnet werden müsse? Näheres findet der Leser in dem Werke des Theologieprofessors Harnack, Marsion, das Evangelium vom fremden Gott, Leipzig bei Hinrichs. Wisst ihr nicht, dass schon der Kirchenvater Origenes zugesteht, dass die Heilige Schrift viel von Juden gefälscht wurde? Wisst ihr nicht, dass der große Reformator Dr. Martin Luther zu dem Urteil kam, dass die Juden, diese rechten Lügner und Bluthunde, die Schrift mit ihren erlogenen Glossen von Anfang bis noch daher ohne Aufhören verkehret und verfälscht haben und die Sprachgelehrten bittet, die Bibel von dem jüdischen Peres, das bedeutet Schmutz, zu reinigen? Siehe Luther von den Jüden und ihren Lügen, Seite 120. Ist es wirklich wahr, dass die Juden, die doch von Christus bezeichnenderweise Kinder des Teufels genannt wurden, das auserwählte heilige Volk sind und nicht etwa an ihrer Stelle ein anderes? Und wenn wirklich ein anderes Volk, eine andere Rasse, das auserwählte Volk wäre, das berufen wäre, den Segen zu ererben, würde da das ganze russellianische Schwindelgebäude nicht sofort mit einem Schlage zusammenstürzen? Wisst ihr Genaues über die Herkunft der Juden? Wisst ihr, dass sie ein aus Ägypten hinausgeworfenes ehemaliges indisches Zigeunervolk sind, das in Indien zur verachtetsten Menschenklasse gehörte? Wisst ihr auch, dass jüdische Priester und Rabbiner einem alten Kulturvolk unseres Blutes seine heiligen Schriften gestohlen und diese so ungefälscht haben, dass das schmutzige Zigeunervolk eine altersgraue, ehrwürdige Vergangenheit erhielt? Dass es anstelle jenes Volkes als das auserwählte heilige Volk Gottes erschien? Dass die ganze Vorgeschichte des unheimlichen jüdischen Volkes aus der Geschichte germanischer Völker zusammengestohlen wurde? Dass die angeblichen 12 Geschlechter Israels gar nie gelebt haben und in Wirklichkeit 12 Asengeschlechter eines germanischen Edelvolkes waren? Dass die in der Bibel erwähnte heilige Stadt Gottes mit dem werten heiligen Berg Gottes eine ganz andere war als die von den Juden geraubte Stadt Jerusalem? Dass die Geschichte eines Königs der Urgermanen namens Baldur zur Weissagung auf den angeblichen jüdischen Messias umgefälscht wurde? Wisst ihr auch, dass gewisse prophetische Bücher und Bibelstellen keine Prophezeiungen sind, sondern Geschichte, wirkliche Geschichte eines untergegangenen urgermanischen Kulturstaates, die aus der Vergangenheit kaltblütig in die Zukunft umgefälscht wurde? Wisst ihr auch, dass Christus durch jüdische Bibelfälscher zu einem Juden gestempelt wurde, um jenes Zigeunervolk als Träger des Heils und als unantastbar erscheinen zu lassen? Wisst ihr auch, dass der eigentliche Sinn der Bibel ein ganz anderer ist als der uns bisher bekannte? Dass ihr Text nicht wörtlich genommen werden darf, sondern dass sie unter Allegorien, Fabeln und Parabeln etwas ganz anderes sagen will? Kennt ihr das Geheimnis der Bibel? Wollt ihr es wirklich ernst meinen mit dem Studium der Bibel, und ihr wollt es, so müsst ihr euch Aufklärung über diese Fragen verschaffen. Es geht um die Zukunft des großen deutschen Volkes. Ihr findet Aufschluss in den vorgenannten hochwichtigen Büchern. Auch die Kirche muss um ihrer und um des Vaterlandes willen ungesäumt Stellung zu diesen Fragen nehmen. Hervorragende Geistliche wie Hauptpastor Andersen in Flensburg haben schon längst erkannt, dass die Kirche verjudet ist, dass sie zu sehr auf falschem alttestamentlichen jüdischen Grunde fußt und das Judentum ausscheiden muss. Siehe Andersen, Der deutsche Heiland, München 1921. Hohnvoll nannte ein Jude, der englische Minister der Israeli, die Kirche ein Judentum für das Volk. Die Kirche befindet sich nun in einer bösen Lage. Bleibt sie fernerhin mit dem Judentum verbunden wie bisher und lehrt sie weiter die von jüdischen Bibelfälschern zusammengebrauten Irrlehren, so stärkt sie nur den Todfeind des heiligen deutschen Vaterlandes, Alljuda, und wird ihm in der Erreichung seiner verbrecherischen Weltbeherrschungspläne förderlich sein, verachtet von wissenden vaterländischen Kreisen als Judas Helfershelfer.